Warnung! Warnung! Dieser Act ist nicht ernst gemeint. Wir versuchen alles, um so unseriös wie möglich rüberzukommen, aber irgendwie funktioniert das nicht. Kann wer helfen? Dieser Act ist ein soziales Experiment von ApoRed und KS Freak. Hilfe! Ich bin in einem Keller eingesperrt und werde vom Noise Flow gezwungen, Krach-Kicks zu produzieren. Nur noch über PayPal erreichbar. Nur noch PayPal. Kann mir helfen? Nur noch über PayPal erreichbar. Nur noch PayPal. Dieser Act ist nicht ernst gemeint. Nur noch über PayPal erreichbar. Ja, haha, moin Leute, Bruchbude auf Trocken am Start. Kann mir wer einen Fünfer pumpen auf PayPal? Hab den Insi-Modus aktiviert, Mois! Dieser Act ist ein soziales Experiment von ApoRed und KS Freak. Hilfe! Ich bin in einem Keller eingesperrt und werde vom Noise Flow gezwungen, Krach-Kicks zu produzieren. Nur noch über PayPal erreichbar. Nur noch PayPal. PayPal. PayPal erreichbar. Dieser Act ist nicht ernst gemeint.